Also die zweite Folge läuft jetzt. Wir haben starke Themen wie immer. Oder wie das letzte Mal, ja. Ich habe mich gerade schon über den Benni aufgeregt. Er hat mir gesagt, dass mein Hintergrund nicht zu lesen ist. Aber jetzt die ganze Folge erst zugeschaut und hast mir nicht gesagt, dass mein Hintergrund nicht zu lesen ist. Ja, aber jetzt kann ich dem Markus auch noch was sagen, er soll es ändern. Na, das ist jetzt auch klar, weil jetzt holen wir uns den Hate von der ersten Folge ab, wie unprofessionell wir doch sind. Hier geht's einfach um Spaß, ne? So ist es. Wir sollen Spaß genau. Haben. Die ganzen Fehlerchen, die werden wir schon noch wegkriegen. Irgendwann werden wir besser. Bestimmt. Ich habe noch Hoffnung. So. Ja. Irgendwelche Fragen. Ja, naja, du wolltest ja noch erzählen, warum es mit dem Heavyweight Championship nicht geklappt hat. Ach so. Ja, ich war einfach zu schlecht. Nee, das kann's nicht sein. Jetzt komm. Nee, man braucht halt ein gewisses, zumindest in der WCW brauchte man ein gewisses Alter. Ja, das war jetzt keine Regel, aber das war eigentlich klar, dass die eher die älteren Wrestler für solche Positionen genommen haben. Aber warum? Ja, das. Weil ich meine, du pusht ja niemanden besser, als wenn du ihnen den Titel gibst. Ja, aber es ist einfach so, dass leider sehr viel Backstage-Politics geherrscht haben in der WCW. Okay. Und die Leute, die einfach Namen gehabt haben, die haben auch gewusst, wie sie ihre Positionen verteidigen konnten oder mussten. Und ein junger Wrestler war ja immer eine Gefahr, mehr oder weniger. Hm. Also das ist ein Teil, ne? Auf der anderen Seite sind natürlich erfahrene Wrestler oder Bekannte als das, die haben ja schon Namen, die ziehen natürlich auch mehr Aufmerksamkeit. Ich schätze mal, das Management von der WCW wollte auf Nummer sicher gehen, wollte einfach kein Risiko nehmen mit einem neuen, jungen Wrestler. Weil es war ja nicht bloß ich, der den gönnt, ja. Sondern viele andere junge Wrestler auch nicht, ja, wo auch gut waren. Also das war halt anscheinend die Philosophie des WCW-Managements, auf Nummer sicher zu gehen. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Allstars natürlich auch über sehr viel Erfahrung verfügen. Also die konnten natürlich Storylines und Promos bestimmt tausendmal besser als ich machen. Ja, weil Promos sind nie so meine Stärke gewesen, weil einfach mein Fokus aufs Wrestling gelegt war schon immer. Und ich war ja auch wenn ich halt Engländer bin, war für mich wie eine Fremdsprache, weil ich habe eigentlich immer nur Deutsch geredet daheim. Und ja, weil jung und dumm hätte mir damals vielleicht ein bisschen Coaching holen sollen, wie ich da drüben war. Aber ja, wenn es dir keiner sagt, ja, klar. Dann bleibst du halt so. Also ich mache das ja bei meinen Schülern ganz anders. Ich versuche die ja komplett zu coachen. Jetzt nicht bloß, was im Ring angeht, sondern auch, was mit ihrem Outfit angeht, mit Marketing-Sachen, mit ihren Namen und welche Auswirkungen damit zusammen. Moment, habt ihr da kein Coaching bekommen? Nee. Du hast alles selber gemacht. Du bist einfach dort und du machst dein Ding und keiner hat dir gesagt, hey, auch zu, Outfit, Look. Ja, hatten die keine Schneider oder sonst was und die haben jetzt gesagt, hier hast du deinen. Nee, hast du alles selber machen müssen. Alles. Also in der Hinsicht war WCW wahrscheinlich schon ein paar Jahre hinter der WWE, ne? Weil die haben ja da alles, ne, bei der WWE oder auch WWF damals gehabt. Weil sie ja gewusst haben, umso mehr sie da rein investieren in die einzelnen Jungs, umso besser machen die ihren Job. Aber bei der WCW war es halt leider nicht so. Ne? Also da. Auf der anderen Seite war natürlich alles frei. Du konntest eigentlich alles machen. Ja, du warst nicht restriktiert oder irgendwas. Du konntest deine Promos und gestalten, wie du wolltest. Also du musstest jetzt nicht irgendein Skript ablesen oder lernen. Was hast du dann für Vorgaben bekommen? Ja, bloß die Kernpunkte halt, was wichtig sind. Ob man was bewerben hat müssen, irgendein Match oder irgendwas, ne? Ah, krass. Und das dann hast du es selber. Ja, genau. Entweder du hast es hingekriegt oder nicht. Dann hast du es halt nochmal gemacht. Wie viele Takes hast du so gebraucht im Schnitt? Ja, am Anfang war es ein bisschen mehr, aber dann irgendwann lernt man ja mit seiner Gimmick klarzukommen und was man darstellt und was die Zielgruppe ist und ja, das ist dann irgendwann ist das auch automatisiert. Also Promos am Schluss waren jetzt kein Problem mehr. So Live-Interviews waren schon eher schlimm. Ich weiß noch, einer meiner ersten Interviews, das war in Orlando bei, glaube, wo waren das? Worldwide Taping oder keine Ahnung, Saturday Night Taping. Da war dann Hogan mal zu Gast oder irgendwie und Mean Gene Okerlund hat dann mit mir ein Interview geführt und Hogan war dabei und dann sagt Mean Gene Okerlund, ja, und was denkst du über Hogan? Und die Frage hat mich einfach total überrascht, ja. Und ja, also das war schon ein Problem, ja. Also normalerweise hätte ich da nie aus der Pistole rausschießen sollen, ja, der größte Wrestler aller Zeiten, was weiß ich, ja, und solche Geschichten, aber war erst mal wie blank. Das was war, hast du dann gemacht? Wie hast du es gerettet? Hast du es gerettet? Keine Ahnung, ob ich es retten konnte. Ich habe auf jeden Fall einen Anschiss danach bekommen. Ja, vom Office. Echt? Ja, ist klar, Mann. Logisch. Ja, okay. Wenn ich das Office gewesen wäre, hätte ich auch den Jungen einen Anschiss. Ich meine, ist ja das Aushängeschild gewesen, Hogan. Ne? Und ja, aber es war leider kein Coach da, der gesagt hat, hör zu, so musst du es machen, die Promos werden so und so strukturiert. Das habe ich alles über Fehler und hart lernen müssen. Ne? Ich gebe es jetzt an meine Schüler weiter, wie sie genau das machen sollen und helfe ihnen halt und auch mit den Betonungen und rhetorisch Sachen und was weiß ich alles. Ja, auch mit den Outfits, wie sie was gestalten sollen. Oder ist ja alles im Endeffekt wie ein Matchaufbau, bloß halt in andere Bereiche. Ja, und das war halt bei der WWE leider nicht so. Ja, aber ich komme da auch echt nicht klar eigentlich, dass du nach dem Motto, du hast kein Skript bekommen oder sonst was, weil dein Charakter wurde doch auch gebaut, oder? Oder hast du den auch selber einfach nur lustig? Weil der wurde dir gegeben quasi. Nein, das Einzige, was sie gesagt haben, ist, dass ich halt, weil sie das mal, also der Tanz ist ja das Markenzeichen damals gewesen und auf der einen Seite super, ja, weil ich da sehr schnell in Erinnerung bei den Fans geblieben bin und schon Bekanntheit aufgebaut habe und jetzt immer noch Bekanntheit habe. Also das war schon was Wichtiges, weil als Wrestler muss man ja immer individuell sein, umso individueller, umso besser für einen Wrestler und für die Charaktere. Bisschen Nachteil war einfach, dass dieser Tanz für diese Hardcore-Fans vom Wrestling, die haben einfach mir nicht die Chance gegeben. Die haben nicht hinter diesen Tanz geschaut und auf meine wrestlerischen Fähigkeiten geguckt. Ja, klar. Das ist ein bisschen schwer. Aber an sich, ja, der Tanz war eigentlich super und das ist so entstanden, dass ich meine, ich bin mit 14 schon in die Disco gegangen. Ne? Ich habe schon mal ein bisschen älter ausgeschaut und habe halt richtig Gas gegeben in der Disco mit meinen Kumpels und ja, darf man jetzt wahrscheinlich schon sagen, ist ja ein Podcast, ich bin auch nie um 12 oder um 10 heim, je nachdem vom Alter her. Ist eh schon verjährt, meine Güte. So, und ja, in der Zeit wurde halt Techno gerade richtig bekannt, da hast du die Techno-Tequila-Partys und was weiß ich alles gegeben, ja, wo du Tequila für eine Mark bekommen hast, ja, dann ging es halt richtig ab und die ganze Nacht Techno getanzt und so habe ich halt in der Disco getanzt, um auch die ganzen Mädels zu beeindrucken, was weiß ich alles. Ja, und wie ich dann in Amerika war, da hat es in dem einen Club auch so gespielt, so ein bisschen Techno-mäßig, habe ich halt so getanzt, da waren ein paar von BCG-Office dabei, also haben wir, hey, was machst du da? Das schaut ja... Was machst du da? Ein bisschen anders aus, das ist interessant, ja. Da habe ich gesagt, ja, das ist so, wie wir tanzen, also in Deutschland, wie ich tanze zu Techno. Und habe ich gesagt, nicht schlecht. Ab jetzt machst du es bei deinem Entrance. Und ich, ja, von wegen. So soll ich das machen, ey? Das ist, ne? Und dann haben die das tatsächlich eingefordert, dass ich das mache. Krass, okay. Ja, und haben gesagt, ich muss tanzen. Und ich bin dankbar im Nachhinein, aber es war oft so, dass ich immer im Tanz versucht habe, so die Anzahl der Minuten, wo ich tanze, im Kampf immer zu reduzieren. Und dann habe ich immer gleich wieder einen Anschluss bekommen, wenn ich backstage war und haben gesagt, ey, du musst tanzen, Junge, du musst das machen. Ja, und dann habe ich es halt irgendwann mal akzeptiert und habe das gemacht. Ne? Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Warum habe ich das erzählt vom Tanz? Keine Ahnung. Also doch, die ursprüngliche Frage ging ja um die Charakterbildung und so weiter und wie viel. Genau, aber das war das Einzige, was die damals zu mir gesagt haben. Alles andere. Lederjacke, Outfit, mit seinem Namen machst oder was weiß ich. Also das Wunderkind, das haben die mir dann gegeben, weil ich halt einer der jüngsten Wrestler war. Ich war ja in Europa einer der jüngsten Wrestler und in Deutschland der jüngste Wrestler und in der ja, weltweit eigentlich auch einer der jüngsten Wrestler. Und von der WCW sowieso. Damals. Ja, aber krass. Also wenn ich mir mal vorstelle, wie das jetzt durchgeskriptet wird halt alles und so weiter und damals als Ja, also wenn es nicht geskriptet ist, ist es halt authentischer. Genau. Wenn es geskriptet ist, dann musst du halt echt ein guter Schauspieler sein, um das authentisch rüberzukriegen. Und das ist halt nicht jeder. Und du bist halt auch nicht so frei. Na, also ich habe das schon genossen, diese Freiheit in der WCW. Also das ist schon ein großes Plus, finde ich, als Wrestler, weil das war ja auch in den Matches so, dass du eigentlich alles machen konntest. Also es wurde nicht, wie man es manchmal jetzt heutzutage hört, dass bei manche Company dir vorgeschrieben wird, was du zeigen darfst und was du nicht zeigen darfst. Das war ja da nicht der Fall. Na, Also auch keine Moves, die im Main Event noch kommen oder ähnliches. Also ich meine, das haben ja sogar wir am Ende von der NEW gemacht, dass wir, was heißt am Ende, aber wie wir noch im Hotspot waren, sind wir auch hergegangen, sind die Matchcard durchgegangen und haben so grob so ein bisschen geschaut, dass nicht diese krassen Spots. Ja, aber das haben wir aus dem Grund gemacht, weil wir mit die NEW hatte ja die Philosophie, junge Talente aufzubauen und nicht auf Namen zu setzen in der Szene, sondern den Jungen die Chance zu geben. Und da mussten wir natürlich ein bisschen mehr die Kontrolle walten lassen, weil ja die noch nicht so viel Erfahrung hatten. Ja, also dann mussten wir freilich sagen, hey, auch zu, es geht nicht an der Show 20 Suplexes zu machen, ja, weil das ist ja langweilig für einen Fan. Also deswegen haben wir ja da eingegriffen, weil einfach die mangelnde Erfahrung da war. Wenn du jetzt auf dem Level wrestlest, wo ich da das Glück hatte, wresteln zu dürfen, ist es ja so, dass das alle schon Vollprofis sind und die Es sind trotzdem Dieven, ey, ganz ehrlich. Ja, aber wenn die sehen, hey, der hat das und das gemacht, dann muss ich halt noch einen draufsetzen. Deswegen sind sie ja Main Eventer irgendwo. Und die haben ja auch schon Namen. Also wenn die mit einem kleinen Auge zucken, kriegen die schon eine größere Reaktion als jetzt ein No-Carder. Ja, das ist einfach so, weil sie halt schon aufgebaut sind. Es gibt auch Dieben, ja, hatte ich auch schon erlebt. Da war ich auf einer Deutschland-Tour und ja, da haben die Main-Eventer gemeint, ich darf nicht im Main-Event arbeiten, obwohl es Deutschland war und der Tourmanager wollte, dass ich in Deutschland Main-Event mache und ich soll doch das erste Match machen. Ich habe normalerweise nie irgendeine Präferenz gehabt. Also mir war es nur wichtig, ein gutes Match zu haben. Ja. Und das erste Match ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Match vom Abend, um die Leute in die richtige Stimmung zu kriegen. Ja. Aber der Tourmanager hat darauf bestanden, nee, das geht nicht, das erste Match, das ist vom Status her bei den Fans nicht so angesehen. Deswegen sollte schon einen höherwertigen Platz an der Card bekommen und dann wurde ich halt in die Mitte genommen. Und damals habe ich gegen Vampiro gekämpft und es muss den Zuschauern sehr, sehr gut gefallen haben. Die Halle hat gebebt, ich weiß es noch. Und danach, der Main Event, war der stinksauer. Der war sauer, weil die Leute nicht mehr bei ihm reagiert haben. Und das geht doch nicht. Und was weiß ich. Und dann habe ich bloß zu den Main Eventern gemeint, ja, dann hätte er arbeiten müssen. Da habe ich mir natürlich mit ein paar, nicht so Freunde gemacht. Aber es ist doch eigentlich so, oder? Ich meine, ich war in Deutschland, ich wollte meinen deutschen Fans was Besonderes bieten, habe halt mir den Arsch aufgerissen und dafür einen Rüffel zu kriegen, das war... Ja, war mir zu blöd. Ja, vor allem, die wollten dich ja sehen. Das ist ja das Ding. Du warst ja die Person, also der von ihnen, der in Amerika ist. Naja, also, ich weiß nicht, ob Fans das nachvollziehen können, aber für mich war Deutschland immer schon das wichtigste Land, wenn ich wresteln durfte. Ich bin Deutscher und das ist mein Heimatland und die Fans hier in Deutschland waren und sind für mich besonders. Und deswegen wollte ich halt da noch mehr Gas geben im Match. Und wenn es ein Main-Eventer da nicht versteht, dann muss er halt härter arbeiten. Verdient ja auch mehr als ich. Also von daher kann er härter arbeiten, oder? Ja. Gab es damals eigentlich sowas wie ein Locker-Room-Leader oder sowas? Gab es sowas? Wer war das bei dir? Gab's nee, wüsste ich jetzt nicht. Und natürlich gibt es Hierarchien und aber man muss sich halt gut verhalten im Lockerroom und Respekt. Aber wurden die arbeiten und holen, ja. Aber wurden die Hierarchien entschieden nach Undercard, Midcard, Main Event oder waren die eigentlich komplett verschwommen und es gab auch Undercarder, die einfach voll angesehen waren und so weiter? Ja, eigentlich war es verschwommen. Aber natürlich bringt die Natur mit sich, wenn Main-Eventer ist, dass eigentlich jeder Respekt hat. Weil der ist ja nicht umsonst Main-Eventer, Ne? Also wahrscheinlich schon lange im Business, Veteran, hat schon viel geleistet und von da aus hört man natürlich an Veteranen zu. Das ist ja auch wichtig, ja, weil die haben ja die Erfahrung. Ne? Und man sollte ja immer stets lernbereit sein. Aber sonst ist es, wenn man sich wie ein Profi verhalten hat und dann wurde einem auch Respekt entgegengebracht und man sollte auch jemandem Respekt zurückgeben. Also wie war das jetzt? Also wie darf ich mir das vorstellen? Du bist an so einen Showort gekommen, hast die Halle betreten, noch deinen Trolley hinterhergezogen wahrscheinlich und so weiter. Was hast du als erstes gemacht? Geschlafen. Was? Ich dachte, du gehst zum Arbeiten dahin. Ja, nee. Ich meine, ich war ja da jung und ich habe sehr viel Party gemacht. Und ich musste ja irgendwo den Schlaf nachholen. Ja, also es war halt so, du warst halt, also vor allem Monday Night Night Show, wenn du dir überlegst, es war am Schluss 3 Stunden live. Um 8 Uhr ging es los. Das heißt, bis 11 Uhr ist die Show schon gegangen. Je nachdem, und wann musstest du dort sein? Meistens um 11, 12 mittags. Also sorry übrigens, dass ich dir ins Wort falle, aber das sind einfach Fragen, die sind an der Stelle wichtig. Ja, noch. Ja. Ja, ich wollte ja nur erklären, warum ich schlafen habe müssen. Das ist viel wichtiger. Okay. Arbeiten. Nee, es war einfach so, die Show ging bis 11, ja. Und je nachdem, wann du eine Show warst, dann hast du dich nach deinem Match geduscht, hast noch die Show angeschaut und dann bist du aus der Halle meistens 11.30 Uhr irgendwann rausgekommen. Ja. Ach doch schon. Ja, 11.30 Uhr so rum, ja. Weil außer es wurde jetzt noch was besprochen, aber wenn nichts war, bist du da ungefähr so rausgekommen. Dann hast du zum Hotel fahren müssen, dann warst du um 12 Uhr irgendwann im Hotel. So, dann hast du aber ja noch Hunger gehabt und du wolltest ja auch noch irgendwas essen. Also bist du irgendwo essen gegangen und hast im Hotel gegessen. Ja. Und dann wolltest du ja auch noch ein bisschen ein Leben neben der Halle haben. Ja, wenn es schon den ganzen Tag in der Halle und dann bist du halt in einen Club gegangen oder After-Hour-Club oder was auch immer. So. Manchmal bin ich da gar nicht ins Bett gegangen, weil mein Flieger ja schon um 6 Uhr in der Früh gegangen ist. Also sich da hinlegen hätte es ja nichts mehr gebracht, weil du musstest ja entweder 1 Stunde oder 2 Stunden vorher vom Abflug da sein. Also bin ich halt zum Flugplatz und habe halt da auf die Bänke geschlafen oder am Boden und dann bist du eingestiegen, hast versucht, da wieder ein bisschen zu schlafen. Am Anfang ging es nie richtig, weil da habe ich ja doch Economy geflogen. Später bin ich dann immer Business und First geflogen. Ja, da ging es schon besser. Und je nachdem, wie lang der Flug war, konntest du dich da gut erholen oder nicht gut erholen. So, hattest du jetzt nur einen 1,5-Stunden-Flug, dann bist du gelandet, hast das Mietauto holen müssen, hast du wieder was essen müssen, hast das Gym besuchen müssen, weil du musstest ja trainieren, möglichst noch vormittags, weil du musstest ja mittags in Dings sein oder vielleicht noch einchecken beim Hotel und dann warst du schon in der Halle. So, und dabei nur Stress, also musstest du ja irgendwann schlafen. Das heißt, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mich in Lockerung am Boden gelegt, ja, und habe erst einmal 1 Stunde, 2 Stunden geschlafen. Wenn du Pech hattest, kam das Office gleich und hat gesagt, hey, du musst Promos machen, du hast hier Meet and Greet, du hast, was weiß ich noch, also dann hast du dauernd irgendwelche Sachen machen müssen, das war natürlich dann nicht so prickelnd. Ja, und das war auf jeden Fall das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich dort bin, wenn ich konnte, schlafen. Ja, aber krass, also wenn du jetzt mal überlegst. Du darfst nicht, das ist echt hart, weil nämlich, ich habe ja fast jeden Tag Party gemacht, ja, das war richtig Arbeit, ja. Und ich meine, ich war bis zu 350 Tage im Jahr unterwegs. Das ist echt eine Ausnahme. 350 ist halt viel, ne? Also ja, 350 ist echt, manchmal war ich nur einen Tag im Monat daheim oder zwei. Und in der Zeit habe ich halt jeden Tag das Leben genossen und habe halt Party gemacht, ja. Also das heißt jetzt unbedingt saufen oder was weiß ich, aber halt einfach im Tanzflug. Den Ausgleich gesucht halt. Mit die, ja. Die Jungs, meine Kollegen abhängen, ja, socialisieren, ist ja was ganz Wichtiges. Und ja, und deswegen war es dann schon wichtig zu schlafen. Krass. Aber ey, wenn ja, rein vom Prinzip her würde ich mir jetzt vorstellen, dass wenn das jetzt jemand so praktiziert, dann würde ich den erstmal für unprofessionell halten. Was denn? Naja, wenn du an die Show kommst und die Person legt dich erstmal hin und schläft. Nee, da passiert ja so noch nichts. Was sollst du denn machen? Die wollen ja bloß sicherstellen, dass du da bist. im Endeffekt. Und Ach so. Ausnahmen, so wie ich vorhin gesagt habe, sind dann, Ja, gut. dann tatsächlich ein Meet and Greet hast, ein Promo hast oder Pressetermin oder sowas. Und dann ist ja klar, dass du dann professionell bist. Aber so wartest du nur. Also das ist ja etwas, was mich immer angekotzt hat. Vor allem später ist es ja so gewesen, du vertust ja dein Leben. Absolut. Weil du sitzt ja von 12 bis 8, jetzt rechnen wir vielleicht 2 Stunden von 8 weg bis 6, diese Stunden, die sind eigentlich verloren. Weil du kannst ja nichts machen. Du hockst da nur und wartest, okay, was will das Office von dir? Das dauert vielleicht 5 Minuten. Und dann halt hast du noch die Planung über dein Match oder was auch immer. Ja, und das dauert ja auch nicht so lange, wenn du ein Profi bist, weil da planst du nicht so viel. Ja, ja, logisch. Das, der läuft dann von selber irgendwann, ja, weil du hast dein Repertoire, du kennst deine Kollegen mittlerweile, ja. Das heißt, du verbringst die Zeit mit, ja, und dann spielst halt Karten oder was auch immer, unterhältst dich. Ich meine, die haben eine Playstation dabei gehabt oder was auch immer, ja. Aber das ist ja noch schön, wenn du die Playstation dabei gehabt hast, ja. Aber es ist einfach, die Zeit kann man, und naja, man geht natürlich auch in den Ring. Du darfst andere Sachen ausprobieren vielleicht mit irgendjemandem, ja, aber das machst du auch nicht jedes Mal. Wenn du Klar. Glück hattest, wenn du Glück hattest, hatte die Arena dann eine, ein Gym vor Ort, dann konntest du da trainieren. Aber sonst war das sehr, Buchlesen ist noch eine Alternative, ja. Aber das machst du da so und so oft. Irgendwann ist das schon ein bisschen Depri. Ne? Catering Krass. Hast du noch. Ja, und du hältst dich halt immer. Aber die Leute, wenn du die jeden Tag siehst, dann erzählst du ja nicht dauernd was Neues. Verstehst? Also. Logisch, ja. Deswegen kann man sich da auch ausruhen. Also hat nichts mit Professionalität zu tun. Okay. Wichtig klarzustellen. Also für mich wäre das jetzt erstmal so, ey, gut, der Junge, der kommt da hin und legt sich erstmal hin, weil er halt saufen war oder Party machen war. Oder? Professionalität definiert sich darüber, dass du immer on time bist, ja, als Wrestler, dass du immer zu den gewünschten Zeiten erscheinst und auch anwesend bist, dass, wenn das Office dich braucht, dass du da auch da bist, also erreichbar bist und dass zuverlässig alles umsetzt, was die sich vorstellen. Ab wann wusstest du dann, was passieren wird an dem Abend? Das also, war ganz unterschiedlich. Also das hat sich auch sehr oft geändert, weil da war ja die Monday Night Wars. Das heißt, die haben sehr kurzfristig auf bestimmte Sachen reagiert, dass halt der Konkurrent nicht unbedingt weiß, was man macht. Klar. Deswegen musste man sehr spontan und sein. Aber meistens ist es so gewesen, wenn du angekommen bist in die Halle, da hast du schon dein Zettel, wie ich es praktiziert habe, habe ich ja von da gelernt, mehr oder weniger mit CW, dein Zettel mit der Karte hängen und hast du gewusst, hey, du bist das und das Segment, du kämpfst gegen den und den. Kam es mal vor, dass du gar nicht drauf warst? Ja, das kam auch manchmal vor, ja. Klar. Aber dann ist es doch richtig ärgerlich, oder? Dann hätte ich auch einfach wieder gehen können. Ja, ich habe mich immer geärgert, weil ich wollte immer eigentlich wrestlen. Ja, klar. Bei dir ging es ja um im Ring sein. Klar, du wolltest ja wrestlen, ja. Aber dann ist ja, durftest du dann wieder gehen? Nee, du warst dort. Weil es kann ja immer was passieren und du musstest ja, ich habe ja auch die ganzen Jahre nie einen Urlaub gehabt. Du musstest ja immer auf Abruf sein oder dabei sein. Ne, weil es kann ja jemand ausfallen. Und der einzige Urlaub, den ich bekommen habe, und das haben die mir ganz kurzfristig auch gesagt, aber damals, wie ich geheiratet habe dann, kirchlich in Deutschland, da bin ich gerade von Japan, dann bin ich nach Kalifornien, habe da gewohnt. Meine Frau hat in Atlanta die Koffer gepackt. Dann bin ich von der Westküste zur Ostküste geflogen, habe meine Frau am Flughafen getroffen und von da aus sind wir dann nach Deutschland geflogen. Dann musste man die Hochzeit, meine Frau, innerhalb von 2 Wochen irgendwie planen und alles organisieren. Ja, und dann so viel Zeit habe ich dann bekommen und das war's. War das dann mit ein Grund, warum du einfach ausgebrannt warst? Am Ende? Also das Ausgebrannte war hauptsächlich diese geschuldet der Backstage-Politics, die da auch sind. Und diese ewigen Versprechungen, die nicht eingehalten worden sind. Dann Enttäuschungen halt, ja. Enttäuschungen, mit denen du klarkommen hast. Und vor allem als junger Mensch, weil ich war ja ein Company-Man. Ich habe immer versucht, loyal zu bleiben. Ich habe immer versucht, mein Bestes zu geben und hart zu arbeiten. Habe auch, wie gesagt, alles versucht umzusetzen. Und wenn du dann das x-fache Mal enttäuscht wirst und siehst, hey, andere kommen aus ganz anderen Gründen einfach vor, also vorwärts, ja, entweder weil sie mit den richtigen Leuten Party gemacht haben oder der Kopf so tief in einem Tunnel drin steckt, ja, den wir nicht genau benennen wollen jetzt, deswegen sie da gepusht werden oder weil sie einfach um richtigen Mann der Kumpel sind, ja, das ist sehr hart. Krass, aber ich war ja auch ausgebrannt, weil ich bis zu 7 Matches am Tag gehabt habe. Und das über die ganze Zeit. Also das ist schon hart gewesen manchmal. Und Verletzungen musste ich ja auch. Ich hatte ja auch meine ganzen Verletzungen, wo ich, ja, die nicht einfach sind. In Japan habe ich mir Innenband gerissen gehabt, habe 6 Wochen damit gerungen. Gleichzeitig habe ich einen Brustwirbel mir dort angebrochen in New Japan. Habe heute noch Probleme. Umso älter man wird, umso mehr merkt man diese Verletzungen wieder. Also Aber hast du damit gerungen, weil du ringen wolltest oder auch weil du Angst hattest, deinen Spot auf der Card zu verlieren? Also in Japan, da habe ich gerungen, weil ich ringen wollte. Ja, also ich habe immer gerungen, weil ich ringen wollte. Also ist schon klar, aber ich bringe da mehr mit. Weil einfach ich so erzogen worden bin, dass nicht jeder kleine Schmerzmann zum Arzt rennt oder was weiß ich, sondern geht schon. Also ich habe das auch immer. Solange es ging, ich habe auch mit bei der Deutschlandtour gegen Paul Jean-Paul Levesque, also Triple H gerungen 2 Wochen lang. Da hatte ich einen Quadrizeprisse. Also richtig, da hatte ich so eine riesen Delle bei meinem Quadrizep da über dem Knie. Da wurde mir vor dem Match 2 so große Tubes, Spritzen, Flüssigkeit und Blut rausgesaugt und danach auch wieder. Und dann wurde das Bein großflächig bandagiert. Dann habe ich den Kampf gemacht und dann hatte ich es auch, ja. Also ich habe oft mit Verletzungen gerungen und es ging auch oft, ja, also ich habe im rechten Knie ist zum Beispiel kein Innenband, kein Kreuzband, Meniskus kaputt, ja, der Quadrizeprisse und was weiß ich, habe bei Nina OP gehabt. Ich habe bin halt 1,5 Jahre gehumpelt, mehr oder weniger. Ja, okay, krass. Aber da wollte ich in Japan, wollte ich ringen, ja. Weil ich einfach das genießen wollte, New Japan, wo mein Vater auch großer Star war, der hat ja auch viel mit Inoki gerungen, ne, und mit Andre the Giant und ja, ich wollte einfach da in dem Super Jacob, was ja eine ganz besondere Ehre ist, ja, dort teilnehmen zu dürfen mit den ganzen Sportlern nicht messen. Ja, mehr oder weniger. Auch auf der Ebene, ja. Da wollte ich wrestlen, ja. Wahnsinn. Also hast echt, also das hat schon viele Entbehrungen auch, ne? Also das muss man echt sagen, das ist schon. Man leidet schon viel und du nimmst halt auch viel mit. Also jetzt vom ja, das mag als Außenstehender mag das vielleicht so erscheinen, aber kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Also das Körperliche hat mich, es waren Schmerzen, ja, man muss damit umgehen können, aber das hat mich jetzt nie zu belastet, weil es mir ja schon immer klar war. Ich habe es ja bei meinem Vater auch mitbekommen, wie viele Verletzungen der schon gehabt hat. Das ist einfach, das gehört mit zum Beruf und ich glaube, wenn jemand sein ganzes Leben lang im Büro Stuhl klebt, ja, der hat auch seine Bandscheibenprobleme und was weiß ich, alles Nacken, ne? Also die kriegen ja auch ihre Herz-Kreislauf-Probleme. Also keiner ist verschont. Absolut. Also was schwerer war, ist natürlich die Trennung immer von der Frau, ja, weil die kommt ja nicht überall mit. Das ist hart für eine Beziehung und ist schwer und natürlich auch von der Familie, die alle in Deutschland waren. Ne? Also da denen ihr Leben bleibt ja auch nicht stehen. Da sind auch familiäre vielleicht Verluste, wo du da warst. Und na, das sind Geschichten, die hart sind. Und damals hat es halt noch nicht WhatsApp gegeben, wo man FaceTime konnte und oder Video. Na, ich habe halt dann die Leute nur per Telefon und dann halt einmal vielleicht im Jahr gesehen. Boah. Das ist hart. Das ist hart. Wie kriegen wir jetzt einen positiven Abschluss für die Folge hin? Ist doch positiv. Was es zeigt, ist, dass es man trotzdem machen sollte, weil es ein toller Beruf ist, ja, und man das alles überstehen kann. Ich denke ja positiv drüber. Ich sage ja bloß, es ist hart. Aber es gibt ja viele Sachen, die hart sind. Aber man soll es trotzdem machen, ja, weil andere Sachen sind auch hart. Wenn du jetzt in einem Großraumbüro arbeitest, wo der Abteilungsleiter ein Arsch ist oder 10 andere Leute Arsch sind, ja, dann hast du auch deine Probleme und kriegst einen Burnout vielleicht, ja, wenn Druck ist. Also klar. Ne, also ich habe mein Leben definitiv genossen. Ich habe die Welt gesehen, ja, Überall war ich. Ja, ich habe massenweise verschiedene Kulturen kennengelernt, ja, Menschen kennengelernt, wirklich viele nette Menschen kennengelernt. Ich habe meinen Sport ausleben können, den ganzen Tag Sport machen können, habe Party machen können, ja. Wurde irgendwann bekannt, ja, und habe natürlich dementsprechend auch Geld verdient. Also, was gibt's Besseres? Okay, hast deinen Traum gelebt, ist okay. Positiver Abschluss immer geschafft. Immer die Träume verfolgen, weil ja, ein Grund ist. Positiver Abschluss geschafft und ich nehme aber gleich was mit für die nächste Folge, weil da interessiert mich ja wieder was. Nee, dementsprechend. Ich gehe jetzt. Tschüss. Ja, trifft dich gut. Wir machen jetzt Ende. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie bitte wieder in die Kommentare, egal wo. Wir lesen alles und ja, dann hören wir uns das nächste Mal. In der Woche. Du wolltest noch was anschneiden, ein Thema, was du das nächste Mal hören willst. Ach so, ja, also das machen wir nachher. Also das machen wir in der nächsten Folge. Weißt du, ja, genau. Okay. Alles klar. Okay. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Naja, wenn Sie Zeit haben, wenn nicht, dann halt nicht. Nächstes Ach so, Mal. Das klang jetzt wie, ja, vielleicht komme ich nochmal. Ach so. Das kann auch sein, ne? Alles klar. Bis dann. Ciao.